Abschnitt 29 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 212. Entfernet pflegte sie mir Trost zu bringen, denn träumend sah ich himmlische Gesichte. Jetzt schreckt sie mich, jetzt macht sie mich zunichte, und stets muß ich mit Angst und Schmerzen ringen. Mir scheint's, dass Schmerz und Mitleid sie durchdringen, sie mischen sich auf ihrem Angesichte. Ich hör ein Wort von mächtigem Gewichte, des Töne Freud und Hoffnung mir verschlingen. Denkst du nicht mehr der letzten Abendstunden, spricht sie, wo Tränen dir im Auge glühten, als nur die Zeit mich zwang, von dir zu gehen? Dort konnt und wollt ich nicht dein Herz verwunden. Jetzt aber sag ich's, denn es ist entschieden, nicht hoffe, je hienieden mich zu sehen. Ende von Abschnitt 29.